Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Groove auf Französisch, neue Musik aus Frankreich. Am Mikrofon ist Thomas Elber. Strong mit Tutte Bleu zu finden auf der ersten Ausgabe von Paris is Burning, einer Samplerreihe, die das musikalische Treiben in angesagten Pariser Clubs dokumentiert. Längst hat sich Frankreich zu einem der internationalen Groove-Spezialisten gemausert. Dort, wo früher allein in der Sprache klar erkennbar war, wer dahinter steckt, ist heutzutage ein wesentlich internationalerer Wind aus Frankreich zu spüren. Wurde aber auch Zeit, denn die europäischen Hörgewohnheiten sind in erster Linie auf die englische Sprache eingeschworen. Und so erschien in den letzten Jahren immer mehr Französisches in einem englischen Gewand und wurde so international wettbewerbsfähig und hat gerade in deutschen Clubs und Hitlisten kommerziell eingeschlagen. Beispiel Mojo, ein Duo aus Paris, beide mit klassischer Ausbildung und klaren brasilianischen Einflüssen. Mit Lady legten die beiden einen Riesenhit hin. Cause my feeling is just so right. Ein Star der Pariser Haus- und DJ-Szene ist Alex Goffert. Der international gefragte Produzent hat schon in New York mit Disco-Ikonen Chic auf der Bühne gestanden. Sein Stil aus Sampling, Verfremdung und Groove hat wirklich neue Akzente gesetzt und auch in Frankreich einige Nachahmer gefunden. Hören wir ihn mit The Child. Shall get them that's not shall lose. That's got his own. That's not shall lose. That's got his own. Them that's not shall lose. That's got his own. that's not shall lose. Put your hands together one time. you to get to him. I want you to get to him. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. Saint-Germain, einer der erfolgreichen französischen Groove-Experten, locken mit ihrem Sound Jazz-Liebhaber genau wie Clubgänger zu ihren Konzerten, bei denen übrigens eine ganze Band auf der Bühne steht mit exquisiten Musikern aus der Pariser Acid-Jazz-Szene. Verwunderlich, denn eigentlich ist Saint-Germain das Ein-Mann-Projekt von Ludovic Navarre, der sich aber alle Mühe gibt, das so kurzweilig wie möglich zu präsentieren. Weiter mit Lorca, französischer DJ mit klaren Wurzeln im Soul, der vom Jazz-Festival Montreux bis hin zu Clubs auf Ibiza auflegt und selbst die Musik am Computer zusammenbastelt, die alles andere als nach Computer klingt. Lorca mit The End. Überflieger in Sachen Groove auf Französisch sind Thomas Bangalter und Manuel Christo alias Daft Punk. Ihr Debütalbum Homework hat sich international 2 Millionen Mal verkauft und die beiden Franzosen gehören zu den Exportschlagern in Sachen Groove. Dabei weiß man nicht, wie sie aussehen, denn wie die amerikanischen Residents zeigen sich die beiden Daft Punker nur mit futuristischen Masken. Hören wir sie mit One More Time.

Generationsübergreifend, das war Pierre Henry, einer der Urgesteine der französischen elektronischen Musik, mit einem Remake von seinem Song Psyche Rock, erstellt von Kojak, die ihrerseits zu den angesagten Pariser Hausproduzenten gehören. Etwas anders dagegen der Sound von Jean-Yves Prieur alias Kid Loco, der, wenn er nicht gerade als Remixer arbeitet, seinen ganz eigenen Sound fabriziert. Auf seiner aktuellen CD Kill Your Darlings treffen Slow-Motion-Rhythmen auf hypnotische Soundwände. Das Ganze vermittelt fast den Charme einer ausgestorbenen Westernstadt. Kid Loco mit Horsetown in Vain. hören wir bis zu den Nachrichten noch Deep House Made in France mit Pepe Braddock und Deep Burns. Gleich gibt's eine weitere Stunde Groove auf Französisch.